بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir sind stehen geblieben beim 12. Kapitel auf der Seite 36 vom ersten Band, im Hadith Nummer 23. Zwar Kapitel lautet im Stehen urinieren. Wir sind immer Kapitel Tahara, die Reinheit. Wir sind im 23. Hadith. Hudhayfa radiallahu ta'ala anhu sagte: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ging einmal zur Müllhalde eines Stammes und urinierte dort im Stehen. Dann verlangte er nach Wasser und strich über seine Socke. Abu Dawud sagte, rahimahullah, Musaddad sagte, dann sagte Hudhayfa, ich entfernte mich, woraufhin er mich rief, damit ich ihn verdecke. Ich stand dann hinter ihm. Aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam natürlich entnehmen wir das Urteil, was Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala in der Überschrift erwähnt hat, eben die Erlaubnis im Stehen zu urinieren, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, denn wir gehen ja bei solchen Angelegenheiten davon aus, dass sie grundsätzlich erlaubt sind. Ja, und eine weltliche Angelegenheit, die keine religiöse ist, muss ja erst verboten werden, wenn sie verboten sein soll. Das heißt, das ist die Ausgangslage. Aber der Grund natürlich, warum der Imam rahimahullah ta'ala das in seinem Sunna-Werk erwähnt ist, weil es darüber unter den vier Gelehrten eine Meinungsverschiedenheit gibt. Und manche haben es verboten, aufgrund einer Überlieferung über den Propheten, dem er gesagt haben soll, la tabul qa'iman, das heißt, uriniere nicht im Stehen. Und aus diesem Verbot wird es eben abgeleitet. Allerdings ist diese Überlieferung nicht authentisch. Und deswegen bleibt es bei dem, was grundsätzlich der Fall ist. Das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt, warum manche Gelehrte es bevorzugt haben, dass man sein kleines Geschäft im Sitzen verrichtet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einen die Najasa trifft. Und uns wurde große Strafe angedroht, wenn wir nicht auf die Reinigung achten. Denkt an den Hadith von Ibn Abbas, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam an zwei Gräbern vorbeiging und sagte, sie beide werden bestraft, aber aufgrund einer Angelegenheit, die man eigentlich hätte vermeiden können. Und eine davon war eben, weil jemand sich nicht vor seinem Urin geschützt hat. Der dritte Grund, warum es bevorzugt ist, natürlich im Sitzen sein Geschäft zu verrichten, ist, weil Aisha radiallahu ta'ala gesagt hat, wer euch erzählt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Stehen sein Geschäft verrichten pflegte, so glaubt ihm nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sein Geschäft immer im Sitzen verrichtet. Und dieser Hadith aus ihm nehmen wir, dass es die Sunna ist. Ne? Dass es Sunna ist, dass man sein Geschäft im Sitzen verrichtet. Aber es ist nicht verboten. Das erklären wir sehen wir aus diesem Hadith. Da ist kein Widerspruch zwischen dem Hadith von Hudhayfa und dem Hadith von Aisha. Warum? Weil jeder Sahabi berichtet über das lediglich, was er gesehen hat. Und Aisha hat das über den Propheten so mitbekommen. Aber das widerspricht ja nicht der Tatsache, dass Hudhayfa den Propheten auch anders hat gesehen. Und so können wir diese Hadithe wunderbar in Einklang bringen. Deswegen ist es also erlaubt, aber vorzugsweise besser ist, mustahab, es ist Sunna, ist natürlich sein Geschäft im Sitzen zu verrichten. Das ist die Grundregel. Ansonsten bei manchen Toiletten, die sind dreckig. Und wenn man sich dort hinsetzen würde, würde man sich verunreinigen. Und dann würde man genau das Gegenteil erreichen von dem, was man eigentlich will. So wäre es besser, dass man dann im Stehen sein Geschäft verrichtet. Das heißt also, Grundauslage davon ist, dass es beides erlaubt ist und im Sitzen ist es mustahab. 13. Kapitel, bei Nacht in einen Behälter urinieren, den man in der Nähe stehen hat. Diesen Behälter, den hat man sich damals unter das Bett gesetzt, falls man nachts aufwacht und sein Geschäft verrichten möchte. Diesen nennt man Mibwala auf Arabisch. Und damals gab es ja nicht wie heute Toiletten, die eingebaut waren in den Häusern. Und so hat man sich, aus dem Dorf, ist man hinausgegangen, bis man einen nicht mehr sehen konnte oder kaum sehen konnte, hat man sein Geschäft verrichtet und kam wieder zurück. Das heißt, die Toiletten in Anführungsstrichen waren außerhalb des Wohngebietes. Und heutzutage ist ein Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns diese Sachen so erleichtert hat. Und die Menschen damals haben sich eben diese Sache auch erleichtert, indem sie diesen Behälter, diesen Urinbehälter, was es im Haus aufbewahrt haben und dort ihr Geschäft verrichtet haben und beseitigt haben. Und das weist auch darauf indirekt hin, dass es einen Unterschied gibt zwischen Orten, an denen man sein Geschäft verrichtet und an denen dann die Najasa zurückbleibt, ja, und an vielen Orten, in denen heutzutage die Najasa nicht mehr vorhanden ist, ja, dass die Sache damit zusammenhängt. Der Prophet Hassan hat ja auch in seinem Zimmer geschlafen, hat in seinem Zimmer sein kleines Geschäft verrichtet und hat auch in seinem Zimmer gebetet, alayhi salatu wassalam, und Allahs gedacht, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, dieser Ort hat aufgrund des Urinierens nicht den Status einer Toilette angenommen, dem man Allahs nicht gedenkt und so weiter und so fort. In dieser Überlieferung, Hukayma, die Tochter von Umayya, die Tochter von Uruqayya, überliefert über ihre Mutter, dass diese sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte einen Behälter aus Palmfasern unter seinem Bett, in den er nachts urinierte. 14. Orte, an denen das Urinieren verboten wurde. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, fürchtet die beiden Fluchbringenden. Sie sagten, was sind denn die beiden Fluchbringenden, o Gesandter Allahs? Er sagte, auf den Wegen oder in den Schatten der Menschen seine Notdurft zu verrichten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, aus diesem Hadith leiten wir ab, dass, wie wir immer sagen, die wirkliche Vollkommenheit dieser islamischen Gesetzgebung. Weil wenn jemand dich fragen würde, du sagst, der Islam ist vollkommen, die islamischen Gesetze sind vollkommen, woran machst du das fest? Wir machen das fest unter anderem an solchen Hadithen, denn die islamische Religion ist nicht nur eine Beziehung zwischen dir und Gott, sondern auch eine Beziehung zwischen dir und den Menschen um dich herum. Und dazu gehört der gute Umgang mit anderen Menschen und dazu gehört mindestens, wenn du schon anderen nichts Gutes tun kannst, dass du wenigstens ihnen keinen Schaden zufügst, dass du dein Übel zurückhältst. Und das ist eben hier gemeint mit den beiden Fluchbringenden. Das heißt, das sind zwei Sachen. Wenn du sie tust, verfluchen dich die Menschen. Verfluchen heißt beleidigen. Die reden über dich schlecht. Ja? Und das ist der Fall. Warum? Weil du Verursacher bist. Und der Prophet Salam hat das erläutert. Er sagte, auf den Wegen oder in den Schatten der Menschen sei der Notdurft zu verrichten. Und dieser Hadith weist auf eine Regel hin, die bei den meisten Gelehrten wohl angewandt wird, und zwar, dass man auch für Verursachung zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ja? Denn du hast ja nicht direkt jemanden hier etwas angetan, aber du bist die Ursache dafür gewesen. Du hast etwas eingeleitet, was aller Wahrscheinlichkeit danach dazu führt, andere Menschen zu kränken. Und diese eine zweite Angelegenheit, auch die man sich in diesem Zusammenhang fragt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier zwei Sachen erwähnt, die Schatten, ja, und die Wege. Und sind diese beiden Beispiele die einzigen Beispiele, denen man sich das vorstellen kann? Natürlich nicht, sondern wir verstehen darunter das Prinzip. Und sollte es andere Orte geben, an denen Menschen sich aller Wahrscheinlichkeit nach aufhalten, wodurch du sie dadurch kränken könntest, beziehungsweise ihren Aufenthaltsort verderben könntest, dann gilt das genauso. Und es ist nicht nur diese beiden Orte sind damit gemeint, aber es sind wahrscheinlich zwei Orte, an die man vielleicht weniger denkt, an denen man sich selbst aufhält. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese erwähnt. Also es gibt immer Gründe, warum erwähnt er bestimmte Beispiele und nicht andere Beispiele, ja, weil eben bestimmte Beispiele man weniger daran denkt. Also keiner würde dir sagen, du darfst nicht Geschäft verrichten in der Moschee. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das macht, das ist fast null. Ja. Bis auf den einen Hadith mit dem Wüstenaraber, das ist der einzige Beispiel, das wir kennen. Ne? Aber ansonsten die Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass sowas passiert ist. Aber solche Sachen könnte man schnell vergessen, wenn man in der Wüste ist, wenn man einen Ausflug macht auf dem Land und ähnliches. Nächsten Hadith, Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, fürchtet die drei Fluchbringenden, seine Notdurft in fließendes Wasser zu verrichten, auf den Wegen der Menschen oder im Schatten. Dieser Hadith bestätigt das, was wir gerade eben erwähnt haben, und zwar, dass die Zahl 2, die der Prophet ﷺ hier erwähnt hat, im ersten Hadith keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern dass es auch viele andere Beispiele gibt und dass es prinzipiell darum geht, andere Menschen nicht durch seine Notdurft zu kränken. Und Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Auf Arabisch Al-Mawarid, es muss nicht unbedingt fließendes Wasser sein, aber es könnte auch allgemein Wasser sein, an das man seine Tiere ranlässt. Ja? Das heißt, an den man seine Tiere tränkt, ja, zu trinken gibt. Und das Beispiel, denke ich, ist eindeutig, braucht nicht näher erläutert werden. 15. Am Ort, wo man sich wäscht, urinieren. Abdullah ibn Muraffal radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sprach, niemand von euch soll an dem Ort, an dem er sich wäscht, urinieren und sich dann dort waschen. Niemand von euch soll an dem Ort, an dem er sich wäscht, urinieren und sich dann dort waschen. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sagte, also das heißt, er sagte zu diesem Hadith, und sich dann dort waschen, denn die meisten Einflüsterungen des Satans stammen daher. Okay, aus diesem Hadith leiten wir ab, dass der Mensch keine Sachen machen soll, wodurch er sich selbst in Zweifel bringt. Denn zur Grundvoraussetzung oder zu den Bedingungen der Gültigkeit des Gebetes gehört die Reinheit des Körpers, die Reinheit der Kleidung, aber auch die Reinheit des Gebetsplatzes. Und wenn man an dem gleichen Ort sich wäscht, uriniert, an dem man sich auch gewaschen hat, dann passiert es, dass man denkt, dass der Urin eventuell an einem hängen geblieben ist. Okay? Und dieser Hadith gilt besonders dann, wenn natürlich man sich an einem Ort wäscht, an dem das Wasser nicht abfließt. Richtig, aber ansonsten, wenn man sich wie in der Badewanne, wenn man sich darin wäscht und das Wasser fließt nicht ab, steht noch drin, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man immer noch davon betroffen ist. Ja? Aber allerdings, wenn das Wasser abfließt, wie wenn man zum Beispiel auf einem Stein sich waschen würde oder auf einem Metallgitter und das Wasser sickert unten durch, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass deswegen noch was übrig bleibt. Man kann sich ja abwaschen. Aber aus diesem Hadith entnehmen wir allgemein, dass wir uns selbst nicht in zweifelhafte Dinge stürzen sollen. Was dann, wie die Aussage, die Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala überliefert hat, auch zu Einflüsterungen führen kann. Ja. Humayd al-Himyari, rahimahullah ta'ala, er war der Sohn von Abdurrahman, sagte, ich habe einen Mann getroffen, der mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen war. Auch Abu Huraira radiallahu anhu war mit ihm zusammen. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, uns jeden Tag zu kämmen und auch an dem Ort, wo wir uns waschen, zu urinieren. Aus diesem Hadith entnehmen wir, dass es für die Tabi'un rahimahullah ta'ala eine Besonderheit war, einen Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu treffen. Und das ist auch ein Vorzug der Tabi'in allen anderen Menschen danach gegenüber, dass sie mit solchen Menschen zusammen sein konnten und durften, die eben das Gesicht des Propheten sallallahu alaihi wasallam erblicken durften. Und dass auch Abu Huraira radiallahu anhu unter ihnen eine besondere Stellung eingenommen hat, weil er ausdrücklich erwähnt worden ist. Und er sagte, der Prophet sallallahu dieser Sahabi, den er getroffen hat, dieser ist nicht namentlich erwähnt worden. Und wie die Gelehrten uns unterrichten, die Erwähnung des Sahabi namentlich ist nicht wichtig für die Authentizität des Hadithes. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sowieso schon mit den Sahaba zufrieden ist. Richtig? Und derjenige, mit dem Allah azzawajal zufrieden ist, dessen Zeugenaussage hast du auch zu akzeptieren. Also wenn Allah subhanahu wa ta'ala seine Aussagen akzeptiert, dann du erst recht akzeptierst du, weil wie Allah sagt, mimman tardawna minash shuhada, das heißt, wenn du dir Zeugen auswählst, dann müssen das Zeugen sein, mit deren Zeugenaussage die Menschen im Falle eines Falles zufrieden sind. Ansonsten, wenn du jemanden zum Zeugen nimmst, der unglaubwürdig ist, dann bringt das der Ganze ja gar nichts, weil im Falle eines Falles würde man ihm nicht glauben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt schon, dass er mit den Sahaba zufrieden ist, radiyallahu anhum. Also wo heißt das Wort im Koran Karim? Radiyallahu anhum wa radu anhum. Und sie sind auch mit ihm zufrieden, subhanahu wa ta'ala. Insofern ist das für die Glaubwürdigkeit des Sahabi, für uns ist egal, ob wir seinen Namen kennen oder ihn nicht kennen. Besser ist natürlich, ihn zu kennen, weil manchmal hat das einen Vorteil bei der Abwägung von Hadithen gegeneinander. Ja, welcher Hadith hat Vorrang, dieser Hadith oder dieser Hadith? Weil ist es ein großer Sahabi oder ein kleiner Sahabi gewesen? Ein älterer oder ein jüngerer gewesen. Da kann man abwägen, aber für die Glaubwürdigkeit seiner Aussage ist das egal. Im Gegensatz zu den Menschen, die natürlich danach gekommen sind. طيب. Dieser Sahabi sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, uns jeden Tag zu kämmen. Und hier ist eben ein Hinweis darauf, dass der Mensch, ich glaube, es nennt man eitel sein, wenn man sich zu sehr um sein Äußeres kümmert, ja, übertrieben kümmert. Und um diese Eitelkeit zu brechen, und damit man nicht damit übertreibt, soll man alle paar Tage auch das Kämmen unterlassen. Und genauso ist überliefert mit dem Propheten, dass man auch barfuß laufen soll. Ja, all das trainiert man sich dazu eben, sage ich mal, in gewisser Weise asketisch zu sein, normal zu sein, nicht zu übertreiben, auf Sachen Verzicht zu üben. Und das ist einer der Sinne davon. Und auch an dem Ort, wo wir uns waschen, zu urinieren, diese Überlieferung zeigt, dass der Überlieferer hier, also dieser Sahabi, radiallahu anhu, zwei Hadithe wohl miteinander zusammengefügt hat, zwei Hadithe zusammengefügt hat, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam muss ja nicht unbedingt gesagt haben, ihr sollt euch nicht täglich kämmen und auch nicht dort waschen, wo ihr uriniert. Das muss er nicht gleichzeitig gesagt haben, aber es wird zusammengefügt erwähnt, wie in manchen Hadithen das auch der Fall ist. Das heißt also, wir entnehmen aus diesem Hadith in Bezug auf die Notdurft das Gleiche, wie aus dem Hadith, den wir zuvor erfahren haben. Und ihr wisst ja, je mehr Hadithe es zu einem bestimmten Thema gibt, desto authentischer sind die Hadithe und desto wichtiger scheinen sie auch zu sein. Denn je mehr der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf etwas hingewiesen hat, desto mehr wird es in der Regel überliefert. Also diese Regel gilt natürlich nicht immer, aber sie ist logisch nachvollziehbar. Etwas zu verbieten, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas verbietet, auf Arabisch naha, dann heißt es nicht immer, dass es haram ist. Okay? Etwas zu verbieten heißt nicht immer haram. Ich kann dir etwas verbieten, weil es haram ist. Das kann natürlich sein. Aber ich kann dir auch etwas verbieten, weil ich dir etwas beibringen möchte, weil ich dir etwas ans Herz legen möchte, weil ich dir etwas empfehlen möchte. Ja? Wie ein Vater seinem Sohn etwas verbietet, um ihn zu erziehen zum Beispiel, um ihn zurechtzuweisen. Du machst das nicht, sogar als Strafe kann man jemandem etwas verbieten. Du darfst heute das und das nicht machen, nicht weil es haram ist, sondern weil ich dich dafür bestrafen möchte. Ja? Insofern, nicht jedes Verbieten, was wir lesen im Hadith, heißt, dass es haram ist. Aber was es für uns heißt, mach es nicht. Ja? Weil die Sahaba haben auch nicht jedes Mal gefragt, wenn der Prophet etwas verboten hat, meinte er das jetzt so oder meinte er das so? Weil das, du sollst dich auch nicht darauf spezialisieren, Sachen zu unterlassen, die der Prophet von dir verlangt, sondern sich darauf zu spazieren, die Vollkommenheit zu erstreben und danach zu handeln. Und das ist übrigens auch die beste Art und Weise, wie man sich Sachen merken kann. Denn je mehr du Sachen unterlässt zu machen, desto schneller wirst du das auch vergessen. Wallahu. 16. Das Verbot, in Gruben zu urinieren. Abdullah ibn Sarjis radiallahu anhu, sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es verbot, in Gruben zu urinieren. Man sagte zu Qatada, warum ist es verhasst, in Gruben zu urinieren? Er sagte, man sagte, dies seien die Wohnorte der Djinn. Oder man sagte, dass dies die Wohnorte der Djinn sind. Dieser Hadith, wie heißt es, sollte er authentisch sein oder auch nicht authentisch sein, so macht es Sinn, sich an diesen Hadith zu halten. Warum? Weil jeder, der was mit Wüsten zu tun hat oder mit besonderen Steinwüsten zu tun hat, und in Gruben befinden sich Tiere. Ja? Und deswegen, wenn du in so eine Grube Flüssigkeit reingibst, kann sein, du erschreckst das Tier, und wenn es sich angegriffen fühlt, dann eventuell greift es dich ebenfalls an. Und deswegen ist es ein Hadith, der logisch nachvollziehbar ist, und den man sich auch halten sollte, aus Sicherheitsgründen. Denn der Mensch ist auch religiös dazu angehalten, sich zu schützen. Hifdhun Nafs, das gehört zu unseren Geboten, zu unseren wesentlichen Geboten sogar. Was die Aussage angeht, die man Qatada ist einer der Tabi'in, ein Überlieferer vieler Hadithe und auch ein Imam im Tafsir. Seine Aussage ist eine einfache Frage. Man fragt ihn, warum denkst du, war es verhasst? Er sagte, man erzählt, dass dies die Wohnorte der Djinn sind. Ja? Das wäre noch ein zusätzlicher Grund dafür. Aber den Grund, den wir genannt haben, gerade eben, ist ja allein schon ausreichend, um diesen Hadith umzusetzen. Und selbst wenn wir keinen Grund hätten, wenn etwas authentisch über den Propheten draußen überliefert worden ist, halten wir uns daran, unabhängig davon, ob wir die Hikmah kennen oder ob wir sie nicht kennen. Weil wenn du sie heute nicht kennst und morgen kennst du sie, willst du dann nicht danach handeln, nur weil du sie nicht kennst? Das macht natürlich keinen Sinn. Aber ich will nur damit sagen, dass es nicht gesichert ist, dass das jetzt die Wohnorte der Djinn sind. Das ist keine authentische Überlieferung. Er sagt, man sagt. Das war's. Nicht mal, er schreibt es auch nicht dem Propheten außerdem zu, in keinster Weise. Was man beim Verlassen des Abortes sagt. Aisha radiallahu anha sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er den Abort verließ, zu sagen pflegte, Rufranak. Rufranak heißt auf Arabisch, deine Vergebung. Und was ist damit gemeint? Ja, gemeint ist, ich bitte dich um deine Vergebung. Ich bitte dich um deine Vergebung. Übrigens, manchmal, wenn wir Hadithe lesen, steht da ein Name von einem Sahabi, wir sagen dazu radiallahu anhu, zum Beispiel, wenn es ein Mann war oder wenn es eine Frau war, radiallahu anha. Auch wenn es da nicht geschrieben steht, das gilt unter den Gelehrten nicht als Hinzufügung zur Überlieferung. Ja? Im Gegenteil, es wird erwartet. Auch wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird und nicht dahinter sallallahu alaihi wasallam stünde, sagen wir es trotzdem dazu. Okay? Das gilt bei allen, gilt das nicht. Und deswegen findet man auch bei manchen Überlieferungen, dass da speziell bei manchen Sahaba aus dem Hause des Propheten sallallahu alaihi wasallam, da steht nicht radiallahu anhu, sondern steht alaihi salam zum Beispiel. Und das ist nicht vom Autor gewollt, sondern von einem der Überlieferer oder einem Schreiber oder ähnliches. Und das kann auch manchmal ein Überlieferer sein, der Schiit war. Ja? Weil die haben, sie übertreiben ja in Bezug auf die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wobei die alten Schiiten von damals, also von denen wir auch teilweise überliefern, wir meinen damit nicht die extremen Rafiditen, die offensichtlich den Schirk begehen. Ja? Das ist nicht das Gleiche. Ich wollte nur damit sagen, dass diese Worte, die man hinzufügt, keine Hinzufügung zur Überlieferung sind, sondern im Gegenteil, es wird erwartet. Wir sagen Rufranek, die Gelehrten haben unterschiedliche Deutungen dafür. Warum sagt man Rufranek, wenn man die Toilette verlässt? Erstens einmal, Alhamdulillah, dass ihr wisst ja, Ibadat verrichten wir, wenn wir einen Beweis dafür haben, richtig? Und wenn jetzt der Prophet a.s.w. immer nach dem Verlassen der Toilette gesagt hat, Rufranek, dann ist es für uns eine Möglichkeit, dem Propheten zu folgen. Hätte er das nicht gemacht, hätte er diese Möglichkeit nicht gehabt. Das heißt, jeder von uns verrichtet jeden Tag einmal, zweimal, dreimal, viermal sein Geschäft. Und jedes Mal sagt er Ghufranak und befolgt die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Durch einfache Sachen, durch ein Wort, das du sprichst. Alhamdulillah, dass es das gibt, damit jemand nicht denkt, es fällt ihm schwer, die ganze Sunna umzusetzen. Nein, es ist eine Möglichkeit für dich. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Moment um Vergebung bittest, dann das kannst du ja immer machen. Aber in diesem Moment bekommst du nicht nur dann die Vergebung Allahs, sondern auch die Hidayah, das heißt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, in diesem Fall zu folgen. Als Weisheit wird genannt, wie man so schön sagt, die schlechten Taten der rechtschaffenden Menschen, ja, sind gute Taten für die Allgemeinheit, für die einfachen Muslimen. Ja, die schlechten Taten der besonders rechtschaffenden Menschen sind für die anderen Menschen wunderbare Taten. Was heißt das? Das heißt, wenn jemand gewohnt ist, etwas besonders Gutes zu tun, wie zum Beispiel, dass er immer viel spendet, ja, oder dass er viel fastet, zum Beispiel jeden Monat fastet jeden Montag und Dienstag. Und die drei Tage, in denen es besonders hell ist, die drei weißen Tage im Mondmonat und so weiter und so fort. Und jetzt in einem Monat hat er statt, normalerweise fastet er zum Beispiel 11 Tage im Monat, hat er nur 3 Tage gefastet. Dann fühlt er sich schlecht, fühlt, als hätte er etwas Schlechtes gemacht. Warum? Weil er hat Angst, dass diese Hidayah, die er von Allah hatte, 11 Tage im Monat fasten, ist plötzlich auf 3 reduziert worden. Er fragt sich, welche Sünde habe ich begangen, dass meine guten Taten schlechter geworden sind. Mein Iman ist weniger geworden. Weil wenn seine Taten weniger sind, ist sein Iman gesunken. Ja? Und das ist, aber ein anderer, der nie fastet und schafft es, diesen Monat 3 Tage zu fasten, für ihn, das ist eine Steigerung, oder nicht? Er ist von 0 auf 3 hochgestiegen. Ja? Insofern, deswegen sagt man, wenn jemand an gute, große Taten gewohnt ist und plötzlich dann viel weniger macht, das ist für ihn eine schlechte Tat. Aber für den anderen war es eine Wohltat oder Guttat. Was damit gemeint ist in diesem Zusammenhang, der Prophet ﷺ und auch die rechtschaffenen Menschen nach ihm, sie sind daran gewöhnt, Allahs ständig zu gedenken. Ständig zu gedenken. Und es gibt, weil er hat ja selbst gesagt, der Prophet ﷺ, deine Zunge soll immer feucht bleiben. Das heißt, also feucht bleiben und dabei Allahs gedenken. Ja. Und der Toilettengang, da gedenkst du Allahs nicht mit der Zunge. Und deswegen ist das praktisch wie eine Sünde. Vergleichbar mit einer Sünde. Wie konnte ich jetzt so viel Zeit auf der Toilette verbringen? Manche Gelehrten sogar, sie sagen, zu lange Zeit auf der Toilette verbringen ist haram. Ja? Weil das die Orte der Dschinn sind und so weiter und so fort. Aber entscheidend ist, wie konnte er so lange Zeit verbringen, Allahs nicht gedenken. Ja? Deswegen bittet er Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Wallahu a'lam. Für uns ist wichtig, dass wir die Sunnah umsetzen, inshallah ta'ala. Das ist übrigens auch der Tawfiq, also wenn man aus einer Sitzung rausgeht, dass man natürlich das Möglichste umsetzt. Möge Allah mir und euch den Tawfiq geben. 18. Es ist verpönt, beim Urinieren das Glied mit der rechten Hand anzufassen. Der Vater von Abdullah ibn Abi Qatada sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand uriniert, soll er sein Glied nicht mit seiner rechten berühren. Und wenn er zum Abort geht, soll man sich nicht, Entschuldigung, und wenn man zum Abort geht, soll man sich danach nicht mit der rechten abwischen. Und wenn man trinkt, soll man nicht in einem Zug trinken. Ihr seht auch hier, das sind drei Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam hintereinander gereiht. Die muss er nicht auf einmal gesagt haben, kann sein, es sind verschiedene Begebenheiten gewesen. Entscheidend ist, erstens sagt er sallallahu alaihi wasallam, und das stimmt überein mit der Überschrift des Kapitels, wenn jemand uriniert, soll er sein Glied nicht mit der rechten Hand berühren. Insofern eben mit der linken Hand. Und das gehört natürlich auch zu den Adab Shar'iyya, zu den gesetzlichen Anstandsregeln, denn mit der rechten Hand begrüßt man sich, mit der rechten Hand gibt man, mit der rechten Hand nimmt man, mit der rechten Hand isst man. Also wir sehen, darin ist nicht nur der Vorteil, dass es ekelerregend ist für den anderen, wenn du wüsstest, dass, oder wenn er wüsste, dass du ihn mit der Hand berührst, mit der du auch deine Geschlechtsteile berührst, sondern auch aus hygienischen Gründen, weil du mit der rechten Hand isst. Und allgemein machen wir die Sachen, die gut sind, als sauber gewertet werden, saubere Taten mit der rechten Hand, die Sadaqa geben mit der rechten Hand. Und diejenigen Sachen, die als sag ich mal, dreckig gewertet werden, machen wir mit der linken Hand, wie eben das Reinigen nach dem Urinieren, nach dem großen oder kleinen Geschäft. Ja. In manchen Versionen des Hadithes heißt es, لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. Das heißt, niemand soll mit seiner rechten Hand sein Glied berühren, während er uriniert. Ja, während uriniert. Hier ist es umgekehrt gestellt. Hier heißt es, wenn jemand uriniert, soll er sein Glied nicht mit seiner rechten Hand berühren. Die Frage ist jetzt, die wir uns da stellen, gilt das nur während des Urinierens oder auch außerhalb des Urinierens? Ja. Also der Prophet Sassan gesagt hat, während du urinierst, sollst du nicht mit der rechten Hand berühren. Außerhalb des Urinierens, ja, wenn ich zum Beispiel mich duschen möchte, wenn ich einen Rüssel vollziehen möchte, dann uriniere ich nicht, sondern ich reinige auch meine Geschlechtsteile. In diesem Fall, wie ist dann, darf ich da meine rechte Hand benutzen oder nicht? Und wer weiß es, das gilt sowohl während des Urinierens als auch außerhalb des Urinierens. Gilt für beide Fälle. Und auch die Weisheiten, die wir erwähnt haben, gelten ja für beide Fälle. Es gibt keine besondere Weisheit, warum das nur beim Urinieren der Fall sein sollte und außerhalb nicht. Insofern, das gilt also während dem Urinieren als auch außerhalb. Auch wenn die Einschränkung hier erwähnt wird. Und wenn man zum Abort geht, soll man sich danach nicht mit der rechten abwischen. Ich denke, das bestätigt sich. Nur hier haben wir ein kleines Problem. Ja, wenn man, wie die Gelehrten gesagt haben, wenn man uriniert hat und sich jetzt reinigen möchte, ja, du sollst dich mit der linken Hand reinigen, richtig? طيب. Aber wie willst du dein Geschlechtsteil festhalten? Das kannst du ja mit der rechten nicht machen, weil mit der rechten darfst du auch nicht berühren. Das ist ein Problem, oder? Ja, entweder benutzt man Wasser, okay, dann fällt es einem leichter. Aber das Problem ist, das Wasser muss ja auch irgendwie abfließen wieder. Auf jeden Fall, die Gelehrten haben gesagt, es ist ganz einfach. Du kannst mit der linken Hand dein Geschlechtsteil anfassen und mit der rechten Hand das Papier festhalten, wenn du dich mit Papier reinigen würdest. Ja? Und du gleitest mit der linken Hand dann und die rechte Hand hältst du fest. Weil abwischen bedeutet ja, dass du die Hand auch bewegst. Ja? Und wenn du die linke Hand bewegst, und mit der rechten Hand das Papier festhältst, ohne es zu bewegen, dann hast du den Hadith wunderbar umgesetzt und keinem Hadith zuwidergehandelt. Hafsa, letzter Satz, und wenn man trinkt, soll man nicht in einem Zug trinken, sondern, das heißt, man soll mindestens in drei Zügen trinken. Was heißt das? Das heißt, man trinkt einmal, dann pausiert man, atmet man einmal, dann trinkt man seinen zweiten Zug, dann atmet man, dann trinkt man seinen dritten Zug. Und jeder weiß, dass wenn er durstig ist und das Glas auf einmal trinkt, trinkt er mehr, ja, als wenn er in Schuben trinkt. In Schüben trinkt. Erstmal einen Schluck, dann pausiert er, schluckt, und dann reicht das eher aus, als wenn er auf einmal aus der Flasche vielleicht einen Liter runtertrinkt. Hafsa, die Ehefrau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Essen und Trinken die rechte Hand benutzte und beim Anziehen mit rechts begann, mit links begann er bei allem anderen. Aus diesem Hadith entnehmen wir, dass man sich auch anzieht erst mit der rechten Seite, wenn man Schuhe hat, wenn man Handschuhe hat, wenn eine Frau Ohrringe anbringt, ja, und so weiter und so fort. Immer wenn es rechts geht und links gibt, beginnt man eben mit der rechten Seite und beim Ausziehen umgekehrt. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was ausdrücklich überliefert worden ist, bei Schuhen beim Anziehen mit rechts begonnen und beim Ausziehen mit links begonnen. Und hier sehen wir, subhanallah, wie der Mensch fast ein wandelnder Prophet auf Erden sein kann, wenn er die Sunna umsetzt. Ja, je mehr er macht. Und es gibt Menschen, an denen du die Sunna siehst, dass sie sie praktizieren, beim Essen, beim Trinken. Manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, manche Schüler von Gelehrten oder Fragende an Gelehrte haben an der Handlung des Gelehrten die Sunna die Fatwa entnommen. Ja. Weil sie haben gesagt, dieser Gelehrte, der lebt nach dem Islam von A bis Z. Deswegen, ich brauche nicht jede Kleinigkeit ihn fragen. Ich gucke einfach, was er macht. Ja. Ich habe einmal einen Gelehrten gesehen, der eine bestimmte Sache gemacht hat, und dann habe ich mir gesagt, bestimmt ist es eine Sunna, und ich kannte sie nicht. Ja. Und dann habe ich nachgefragt, tatsächlich ist es eine Sunna. Ja. Warum? Weil eben die Gelehrten dafür bekannt sind. Also, weil was bringt das Wissen, wenn man nicht danach handelt? Ja? Wissen ist dafür da, dass man es umsetzt. Aisha radiallahu anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam benutzte die rechte Hand für die Reinigung und das Essen. Die linke Hand verwendete er beim Abort und für unreine Dinge. Noch einmal, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam benutzte das ein N zu viel, da kann das Gesandte das N wegmachen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam benutzte die rechte Hand für die Reinigung und das Essen. Die Reinigung ist gemeint hier der Wudu und der Ghusl, ja, dafür benutzt man die rechte Hand, um das Wasser zu schöpfen, außer beim ersten Mal am Anfang, wenn du einen Wassereimer hast. Heutzutage, wir leben ja alhamdulillah in riesigen Ni'am, da machen wir Wasserhahn auf, sagst erledigt. Aber damals hat man ja Wasser in einem Behälter, und dann durftest du nicht direkt mit der Hand reingreifen, weil dann verunreinigst du das Wasser. Deswegen hast du erstmal Wasser gekippt, auf deine Hände sie gewaschen dreimal, und danach hast du mit der rechten Hand daraus geschöpft, wie der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Die linke Hand verwendete er beim Abort und für unreine Dinge. Und deswegen sind die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, unterschiedlicher Meinung. Wie sieht es aus, wenn man den Miswak verwendet? Ja, weil der Miswak eben eigentlich eine edle Sache ist, durch die man die Sunna umsetzt. Ja, aber gleichzeitig reinigst du deinen Mund vor Unreinheiten. Ja, also aus einem Aspekt könntest du die rechte Hand benutzen, aus einer linke Hand. Und alhamdulillah, die Sache ist nicht so streng zu sehen, das ist mit beiden. Aber wenn du es machst mit der rechten Hand, beabsichtige eben, weil es eben eine Form der Reinigung ist, wie eben Wudu und wie eben Ghusl. Wenn du links machst, dann machst du eben das links, weil du Unreinheiten dadurch entfernst, damit du eben durch deine Absicht auch belohnt wirst. Sorry, der nächste Hadith ist derselbe, nur mit anderem Isnad, deswegen lassen wir ihn weg. Hat Imam Madud auch nicht überliefert. Also steht also übrigens hier in der Übersetzung sehr, sehr oft in eckigen Klammern inhaltlich dasselbe, nur mit anderem Isnad. Warum? Weil entweder im Arabischen genau das Gleiche steht, einfach nur bima'na, also inhaltlich dasselbe, hat Abu Dawud uns gespart. Oder weil es, wenn man es übersetzen würde, würde man genau das Gleiche übersetzen wie vorher, man käme auf keinen anderen Wortlaut. 19. Den Schambereich beim Abort bedecken. Wenn am Ende noch so 10 Minuten Zeit sind vor dem Adhan, sag mir bitte Bescheid. Da können wir, falls Fragen gibt, die nehmen. Ja. Den Schambereich beim Abort bedecken. Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer Kuhl auftragen will, soll es an jedem Auge in ungerader Anzahl machen. Wer dies tut, hat es gut gemacht, und wer es nicht tut, so hat er nichts Falsches getan. Wer Istijmar machen will, soll es in ungerader Anzahl machen. Wer dies tut, hat es gut gemacht, und wer nicht, so hat er nichts Falsches getan. Und wenn jemand isst, soll er das, was zwischen den Zähnen hängen bleibt, ausspucken. Was aber an der Zunge bleibt, soll er schlucken. Wer dies tut, hat es gut gemacht, und wer nicht, so hat er nichts Falsches getan. Wer zum Abort geht, soll seine Scham bedecken. Und wenn er nur einen Sandhügel bauen kann, so soll er diesem den Rücken zuwenden, denn der Satan spielt mit dem Unterleib des Menschen. Wer dies tut, hat es gut gemacht, und wer nicht, so hat er nichts Falsches getan. Drei. Überschrift lautet: Den Schambereich beim Abort bedecken. Aber der Hadith beinhaltet noch viele andere Aussagen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die inhaltlich yani, zum großen Teil bekannt sind und auch andersweitig überliefert werden. Zum Beispiel das Auftragen des Kuhl, für die Augen, soll es in an jedem Auge in ungerader Anzahl machen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala ist ebenfalls von ungerader Anzahl. Allah ist Witr oder Watr und er liebt die ungerade Anzahl. Deswegen halten wir uns regelmäßig daran. Und auch beim Tasbih im Salat sagen wir dreimal Subhana Rabbil A'la, ja, Subhana Rabbil Azim und so weiter und so fort. Es gibt viele Situationen, die wir das in ungerader Anzahl machen. Auch beim Reinigen, wenn wir schon beim Thema Tahara sind, beim Reinigen nach der Notdurft, wenn du Papier benutzt, dann benutzt du mindestens dreimal das Papier oder dreimal, drei Steine, wie es überliefert ist. Wer dies gut hat, es gut gemacht und wer nicht, so hat er nichts Falsches getan. Weil wenn du nicht ungerade Anzahl machst, machst du es viermal oder zweimal, du hast keine Sünde begangen. Wenn du das Tasbih viermal sagst statt dreimal, hast du nichts Schlechtes gemacht, was Gutes gemacht. Aber es ist eben vollkommener, wenn du beim Witr bei ungerader Anzahl endest. Ja, wer es Ijmal machen will, soll es ungerade Anzahl machen, das haben wir gerade eben gesagt. Und wenn jemand isst, so soll er das, was zwischen den Zähnen hängen bleibt, ausspucken. Was aber an der Zunge bleibt, soll er schlucken. Allahu A'la. Ja, die Überlieferung ist sowieso nicht authentisch. Deswegen, was die Weisheit dahinter ist, Allah Azul weiß es Bescheid. Wer zum Abort geht, soll seine Scham bedecken. Dieser Teil wird auch durch andere Hadithe bestätigt. Und die Gelehrten sagen, wenn man seinen Abort, wenn man sein Geschäft verrichtet, das Mindeste, was man verdeckt, ist eben sein Schambereich. Ja, wenn du deinen Schambereich bedeckt hast, dann ist die Sache, dann hast du deine Pflicht erledigt. Ja? Deswegen der Prophet wurde auch gesehen, wie wir gesehen haben. Er wurde gesehen, wie er sein Geschäft verrichtet hat. Hudhaifa hat ihn gesehen, wie er im Stehen sein Geschäft verrichtet und so weiter und so fort. Aber entscheidend ist, dass die Geschlechtszeile nicht gesehen werden dürfen. Wenn man natürlich sich komplett verdeckt, ist besser, Alhamdulillah. Aber wenn man das getan hat, dann reicht. Und wenn er nur einen Sandhügel bauen kann, so soll er diesem den Rücken zuwenden, denn der Satan spielt mit dem Unterleib des Menschen. Da haben wir eine Anmerkung, heißt, der Satan könnte veranlassen, dass der Sandhügel durch einen Windstoß weggeblasen wird, sodass der Schambereich aufgedeckt wird. Also deswegen sollst du dich dem Rücken dann ihm zuwenden. Wer dies tut, hat es gut gemacht und wer nicht, so hat er nichts Falsches getan. 20. Was zum Reinigen nach der Notdurft verboten wurde. Was zum Reinigen nach der Notdurft verboten wurde. Yani, womit man sich nicht reinigen darf. Shayban al-Qitbani sagte, Maslama ibn Akhlad, setzte Ruwayfi' ibn Thabit im unteren Teil Ägyptens als Statthalter ein. Wir reisten mit Ruwayfi' von Kaum Sharik nach Al-Qama, ja, das sind alles Ortschaften, alles nicht so wichtig, oder von Al-Qama nach Kaum Sharik, hin oder zurück, egal. Er wollte nach Al-Qam. Ruwayfi' sagte, zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte ein Bruder das erschöpfte Kamel seines Bruders zu pflegen. Dafür erhielt er die Hälfte der Kriegsbeute des Besitzers. Es geschah dann einmal, dass der eine die Speerspitze und die dazugehörige Befederung erhielt, der andere den Behälter für die Speere. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte dann zu mir, Ruwayfi', vielleicht wirst du noch lange nach mir leben. Teile den Menschen mit, dass, wenn jemand Knoten in seinen Bart macht, seinem Tier Sehnen umbindet oder sich nach der Notdurft mit Tierkot oder Knochen reinigt, sich Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dieser Person losspricht. Dieser Hadith, die Vorgeschichte davon, ist uninteressant. Also es hat mit dem Hadith nichts zu tun, aber diese Details haben für unsere Thematik keinen Einfluss. Ja? Aber die Details manchmal sind interessant für andere Themen. Ja? Für andere Themen. Wie heißt es? Weil hier geht es ja um eine Art, ja, um eine Art, einer leistet dem anderen eine Leistung. Ja? Dafür sagt er, dafür möchte ich, also ich kümmere mich um dein Reitkamel, dann möchte ich aber dann auch Anteil an der Belohnung am Ende haben. Verstehst du? Das ist eine Art Investition, statt Geld investiert, investiert er etwas anderes, investiert er Leistung. Das sind andere Themen, die für andere Bereiche des Fiqh interessant sein können. Aber für uns ist entscheidend, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Ruwaifi', vielleicht wirst du noch lange nach mir leben. Und diese Aussage taban weist darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vielleicht Offenbarung bekommen hat, dass dieser Mensch tatsächlich lange noch nach dem Propheten leben wird, sallallahu alaihi wa sallam. Und es zeigt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Sahaba die Überbringung der Botschaft auferlegt hat und mitgegeben hat, ja, damit wir es den Menschen nachher weitergeben. Und diese Sache ist nicht zu unterschätzen. Also sag nicht, heutzutage gibt es ja eh alles in den Büchern. Ja, das ist so wurde und so wird heutzutage und so wird auch in der Zukunft das Wissen niemals weitergegeben werden. Jemand, der seine Religion nur aus Büchern lernt, Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Du musst Menschen haben, die dir etwas beibringen. Wenn du deine Religion, wenn du weißt, dass jemand seine Religion nicht von Menschen Gelehrten gelernt hat, ja, dann wird er viele Sachen falsch verstehen und ein ungesundes islamisches Verständnis haben und Texte falsch interpretieren. Und er wird teilweise extremistische Ansichten vertreten. Ja. Und er wird auch nicht wissen, wie man mit Aussagen anderer Gelehrter umgeht, die andere Meinungen vertreten und so weiter und so fort. Das heißt, es hat riesige Nachteile. Ein Buch kann dir nicht sagen, ja, du hast das richtig verstanden. Geht nicht. Geht nicht. Und ein Buch hat auch keine Emotionen. Ja? Und deswegen, es gibt sogar Hadithe, die falsch überliefert worden sind, weil man die Situation nicht berücksichtigt hat, in der etwas gesagt worden ist. Ja? Dann gibt es teilweise Themen im Fiqh, die zu Meinungsverschiedenheiten geführt haben, die wir nur deswegen auflösen können und richtig stellen können, ja, weil wir Alhamdulillah über andere Überlieferungswege erfahren haben, in welchem Zusammenhang wurde das überhaupt gesagt. Ja? Einer, der einfach so eine pauschale Aussage macht, ein Sahabi sagt zum Beispiel, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam. Das ist, er sagt die Wahrheit, der Prophet hat es auch wirklich so gesagt. Aber was ist der Umstand? Dieser Umstand spielt manchmal eine große Rolle. Und genau das Gleiche, wenn du deine Religion lernst. Du lernst ein Thema aus einem Buch, das ausführlich beschrieben hat, aber du meinst es verstanden zu haben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, heißt es im Hadith, hat im Tashahud 53 gezeigt. 53 gezeigt. Ja. 53 gezeigt, erstmal, damit kannst du ja gar nichts anfangen. Nicht, dass du dann irgendwie so machst. Okay? Das kann jetzt keiner mitbekommen haben, der es nicht gesehen hat. Okay? Aber, wenn ich dir jetzt beschreiben würde, also so ist es dann ohne dass jemand es jetzt vormacht. Wir machen jetzt mal den Test, wir sind dabei. Weiß jemand, ich will jemanden, der nicht weiß, was mit 53 gemeint ist. Ich will jemanden, der nicht weiß, was mit 53 gemeint ist. Wer meldet sich freiwillig? Warum? Weil ich will jetzt ihn beschreiben und gucken, was er macht. Du weißt nicht, was mit 53 gemeint ist. Okay. Gemeint ist, erst gut zuhören. Okay. Wenn du es dann richtig machst, dann habe ich es gut beschrieben. Dann ist alles, was ich gesagt habe, falsch gemacht. Inshallah nicht. Also das weiß ich nicht, hoffen, dass du es falsch machst oder richtig machst. Auf jeden Fall. Also gemeint ist, dass man, das ist natürlich eine Art und Weise, wie man damals Zahlen dargestellt hat mit seiner Hand. Okay? Mit dem Zeigefinger gezeigt und den Kopf des Daumens unter dem Mittelfinger verborgen. Soll ich nochmal sagen? Nicht, dass es der Grund war, dass du nicht, weil merken, geschriftlich kann man es ja mehrmals lesen. Also er hat seine Kleinfinger, Ringfinger und Mittelfinger eingezogen. Er hat mit dem Zeigefinger gezeigt. Dann hat er den Kopf des Daumens unter dem Mittelfinger verborgen. Okay, das ist sehr schön. Das habe ich nicht erwartet. So, ist eine Version. Gucken wir, jemand, der es nicht schon weiß. Weißt du es schon vorher? Wirst du noch lange nach mir leben. Das ist übrigens eine schöne Botschaft und eine traurige Botschaft zugleich. Die schöne Botschaft ist offensichtlich. Die traurige Botschaft, dass sie den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam überleben dürfen. Weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt, sinngemäß, wem etwas Schlechtes passiert, wem eine Katastrophe passiert, der soll sich trösten anhand meiner eigenen Katastrophe, nämlich seinem Tod, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dann sagt er zu ihm, teile den Menschen mit, dass wenn jemand Knoten in seinen Bart macht, dass Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sich von ihm losspricht. Ja. Das ist eine Form von Schirk, dass jemand glaubt, dass solche Sachen einen Nutzen bringen können. Die dritte Sache, die er gesagt hat, ist, dass man sich nach der Notdurft nicht mit verboten wurde. Und diese beiden Dinge sind beispielhaft für zwei Arten von Materialien, die wir nicht benutzen dürfen. Tierkot, nicht alles, aber einiges davon ist Najis. Und aus diesem Hadith kann man auch entnehmen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dinge angeordnet und verboten hat und dass durch die Billigung Allahs subhanahu wa ta'ala dies auch von Allahs so angenommen wird und akzeptiert wird und das doch tatsächlich der Hukm ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas gesagt hätte, was Allah subhanahu wa ta'ala missfällt, dann Allah subhanahu wa ta'ala hätte ihm gesagt, warum verbietest du etwas, was eigentlich erlaubt ist. Ja? Insofern entnehmen wir das daraus. Und deswegen gilt für uns, was Allahs Gesandter angeordnet und verboten hat, ist genauso wie wenn Allah subhanahu wa ta'ala das angeordnet und verboten hat. Die gleiche Stufe. Warum? Weil eben durch die Billigung, durch den sogenannten Iqrar, erlangt es die gleiche Stufe. Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Hier ist noch hinzugefügt worden, das Abgebrannte, wie zum Beispiel ein Stück Holz. Warum? Weil diese Sachen verunreinigen und nicht reinigen. Weil diese Sachen eher verunreinigen, als dass sie reinigen. Wallahu tabarak ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. طيب. Dann sind wir hier am Ende. Wir haben noch jetzt noch Mumtaz. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Gibt es von eurer Seite, barakallahu fikum, irgendwelche Fragen zu den heutigen Hadithen oder was anderes?